Ein anderes Beispiel für eine Radikalisierung stammt aus den USA. Unter den konservativen Republikanern leugnen viele den menschengemachten Klimawandel. Sogar diejenigen, die nachweislich wissenschaftlich denken können. Auch das ist überraschend, denn Naturschutz war in den USA ursprünglich ein Thema der Konservativen, die eher auf dem Land leben und gerne auf die Jagd gehen. Erst als der damalige Vizepräsident, der Demokrat Al Gore, mit seinem Film »Eine unbequeme Wahrheit« von 2006 den Klimawandel als Thema für seine Partei entdeckte, wandte sich das Blatt. Nun war Klimaschutz ein progressives Thema und damit Stammessymbol der Demokraten. Dieser eigenartige Trotz ähnelt dem Backfire-Effekt, dem Gegenschlag-Effekt, einem Denkfehler, der aus der Argumentationstheorie bekannt ist. Wenn man Menschen moralische Widersprüche nachweist, beharren einige noch stärker auf ihrer Position, statt sie zu revidieren. Diese Reaktion ist klar tribalistisch und auch bei vielen Radikalisierungen am Werk. In den USA meinen daher einige Kritiker, Al Gore habe mit seinem Engagement im Gesamtergebnis dem Klimaschutz mehr geschadet als geholfen. Radikalisierung kann man auch auf der linken Seite beobachten, bei den Utopisten, die Mark Lilla Revolutionäre nennt. Sie haben eine bessere Zukunft im Blick und ihnen kann der Fortschritt nicht schnell genug gehen. Daher stellen sie alles in Frage, was irgendwie an die Tradition erinnert. Das kann so weit gehen, dass sie gegenaufklärerische Positionen vertreten und sagen, es gebe keine Wahrheit, weil sie den Verweis auf Wahrheit für autoritär halten. Polarisierung erkennt man daran, dass sich die Extreme verstärken. Starke Außenpositionen mit einer eingedellten Mitte. Die Verteilungskurve sieht dann nicht mehr wie der Höcker eines Dromedars aus, sondern eher wie der eines Kamels. In der Politik der USA beispielsweise ist das schon der Fall. In Deutschland deutet sich diese Entwicklung an. Die 6 Prinzipien Fürsorge, Fairness und Freiheit sowie Autorität, Loyalität und Reinheit stellen auch hier eine gute Schablone dar, um die Konflikte zu verstehen.